alle in Neudörfel an der Leiter aufgenommenen oder beigetretenen Brüder verpflichten sich, dem nichtpolitischen Verein Humanitas in Wien oder einer seiner Filialen beizutreten. Dann wird in Punkt 7 der erwähnten Beschlüsse noch festgesetzt, was alles in Neudörfel gemacht werden muss und was in Wien stattfinden darf. Alle maurerischen Arbeiten, welche nur in einer echten und gerechten Loge stattfinden können, wie Aufnahmen, Beförderungen, Affiliationen, Beamtenwahlen, Ausschließungen usw., so können nur in Neudörfel stattfinden. Meisterberatungen dagegen, Unterrichtsabende und leitende Versammlungen sind in Wien abzuhalten. Schon aus diesen Satzungen geht also klar hervor, dass es sich nicht um gewöhnliche Vereine handelt, sondern um Freimaurerlogen, die allerdings nur unter gewissen Beschränkungen hier arbeiten konnten. Anstelle von Neudörfel und Ödenburg ist später Pressburg getreten. Infolge des staatlichen Verbotes konnte sich die Freimaurerei in Österreich nur langsam entwickeln. Der Gründung der Loge Humanitas 1869 folgten andere nach und nach, und gegenwärtig gibt es in Wien allein 14 Freimaurerlogen, wozu noch 16 Logen und Kränzchen in der Provinz kommen, Stand 1919. Die Namen und Stuhlmeister der Wiener Logen sind am Schlusse dieses Buches angeführt. Die österreichischen Logen haben sich seit ihrer Neugründung, also ungefähr seit 1870, unter ungarischen Schutz gestellt und wurden auch von Abgesandten der Pester Großloge überwacht. Stuhlmeister und Meister von Wiener Logen bekleiden demnach auch in der ungarischen Großloge höhere Ämter, auch treffen wir sie mehrfach als Vertreter deutscher Großlogen an. So ist zum Beispiel der Redakteur Heinrich Glücksmann in Wien Vertreter des Eklektischen Bundes in Frankfurt am Main. Der Advokat und kaiserliche Rat Dr. Rumpler in Wien Vertreter der Großloge von Hamburg, der Stuhlmeister der Loge zur Wahrheit, Friedrich Artner oder Abeles Wien, Vertreter der Großen Landesloge von Sachsen, und Bruder Dr. Geser Winter in Wien, Vertreter der unabhängigen Logen in Leipzig. Unter ungarischem Schutz atmeten die österreichischen Logenbrüder naturgemäß auch den Geist der ungarischen Großloge ein. Es wurde schon früher im 9. Aufsatz Freimaurerei, Wohltätigkeit und Politik darauf hingewiesen, dass die Politik in den ungarischen Logen eine außerordentliche Rolle spielt, und der in ihnen herrschende revolutionäre Geist wurde durch einzelne Beispiele grell beleuchtet. Die österreichische Freimaurerei steht darin ihrer ungarischen Ziehmutter in keiner Weise nach. Der Zahl nach marschieren die österreichischen Freimaurer zwar nicht an der Spitze, im Gegenteil, fast in keinem Lande Europas sind sie ziffernmäßig so schwach wie hier, übersteigt doch ihre Gesamtzahl kaum die Zahl 1200, allein ihr Einfluss steht im umgekehrten Verhältnis dazu. Schon die Akazia gibt an, dass die symbolische Großloge von Ungarn, die einzige ordentliche Oberbehörde für ganz Österreich-Ungarn, jeder anderen Oberbehörde vollkommen gleichwertig und rücksichtlich ihrer Tätigkeit der französischen Maurerei sehr ähnlich sei. Sei sie dort die wirklich fortgeschrittene Fraktion der öffentlichen Meinung. Und ein Wiener Freimaurer, Bruder Oskar Erstling, bestätigt und ergänzt dieses Urteil im Zirkel noch durch das wertvolle Einbekenntnis: In Österreich lebt und regiert das freimaurerische Prinzip so kräftig wie gerade dermalen vielleicht nirgends auf der ganzen Welt. Zweifellos denkt Bruder Erstling dabei zuvörderst an die gesamte liberale Presse, die ja von Freimaurern mit und ohne Schurz herausgegeben und geleitet wird. Man denke weiters an den unbeschreiblichen Jubel, mit dem seinerzeit Bruder Enrico Ferrer auf dem Internationalen Friedenskongress in Prag begrüßt und gefeiert wurde. Aber das waren doch nicht alles lauter Freimaurer. Gewiss nicht, denn nicht jeder Freidenker ist zugleich Freimaurer, wohl aber umgekehrt. Der Unterschied ist ein mehr äußerlicher, förmlicher. Ihrem Wesen und ihren Zielen nach sind sie bei uns ebenso nah verwandt wie in Spanien und Portugal. Alle denken sie so wie Bruder Metterling im Wiener Logenblatt der Zirkel, der vom Bruder Heinrich Glücksmann herausgegeben wurde, seinerzeit sagte: Zögern wir nicht, unsere zerstörenden Kräfte bis zum Übermaß zu gebrauchen. Wir haben nicht zu fragen, was wir an die Stelle des Zerstörten setzen werden. Selbstverständlich, denn diese Frage ist ja für Freimaurer längst erledigt. Anstelle der Monarchie haben nach der großen Weltrevolution die Freimaurerische Republik zu treten, mit Bruder Seitz an der Spitze. Über die Art und Weise ihrer Arbeit sagte einst das Wiener Journal für Freimaurer tiefsinnig und geheimnisvoll: Wir wandern in dreifache Nacht gehüllt mitten unter unseren Widersachern. Ihre Leidenschaften dienen uns als Triebfedern, durch die wir sie, ohne dass sie es gewahr werden, ins Spiel setzen, um sie unvermerkt zu zwingen, gemeinschaftlich mit uns zu arbeiten. Im Schatten einer Autorität, das heißt geduldet von der Monarchie, arbeitet die Maurerei an dem großen, ihr anvertrauten Werk. Das heißt an der Zerstörung der Monarchie. An dieser Zerstörungsarbeit haben namentlich auch die Irredentisten im italienischen Sprachgebiete Österreichs einen großen Anteil. Die irredentistische Bewegung war ein Werk der Freimaurerlogen, welche das Erbe Mazzinis, die Befreiung der Italiener vom österreichischen Joche, in die Tat umsetzen wollten. Die hervorragendsten irredentistischen Führer, zum Beispiel der österreichische Reichsratsabgeordnete Bruder Cesare Battisti, dann der Herausgeber des Triester Piccolo, Bruder Teodoro Meyer, ein Jude, ferner der liberale Abgeordnete Bruder Felice Venezian, waren Freimaurer. Der Letztgenannte war Meister vom Stuhl der Loge Alpi Giuli in der Udine, zugleich Mitglied des Großorients von Italien und des Obersten Rates der 33 Grade. Bruder Teodoro Meyer wieder war ein persönlicher Freund des italischen Großmeisters Ernesto Nathan. Der literarische Verein Dante Alighieri, der die Irredentisten Südtirols vereinigte, war dieser Loge Alpi Giuli in die Udine angegliedert und förderte die Pläne des Großorients von Italien, die auf Vernichtung Österreichs abzielten. Diese Feststellungen, die wir der Bauhütte vom 21. August 1915, Seite 269, entnehmen, sind nötig, um die wirklichen Urheber unseres Elends aus der dreifachen Nacht, die sie umhüllt, ans Tageslicht zu ziehen.